Die Parteipropagandamitarbeiter stiegen am 6. Juni während ihrer Exkursion zu den revolutionären Kampfgedenkstätten im Gebiet um das Gebirge Paektu auf den Berg Paektu auf. Am 7. Juni besuchten sie das Geburtshaus von Genossen Kim Jong-il im Geheimlager Paektusan. Sie legten am Mosaikwand Gemälde von drei Herführern von Paektusan, Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und der antijapanischen Heldin Kim Jong-suk im Geheimlager Blumensträuße nieder und verneigten sich davor. Vor dem Gedenkstein mit dem Lobgedicht von Kim Il-sung in seinem eigenhändigen Schriftzug hörten sie eine Erläuterung und besichtigten dann das Geheimlager Paektusan. Sie suchten auch das Geheimlager Sajabong auf, wo die Angehörigen der koreanischen revolutionären Volksarmee unter der Führung von Kim Il-sung beim Vorrücken ins Heimatland waren. An demselben Tag gab es eine Zusammenkunft der Parteipropagandamitarbeiter für Gedichtdezitation und ihren Chorgesangwettbewerb in Revolutionsliedern. Zuvor besuchten sie die Geheimlager Sonosan und Gomsan.